Ausgeliefert. Ein Kommentar zum 300. Prozesstag im NSU-Verfahren am 20. Juli 2016 von Friedrich Burschel. Zitat: Diese Hauptverhandlungsplanung entspricht nicht der gesetzlich geforderten bestmöglichen Beweismittelverwendung. Je nach zeitlichem Verlauf droht durch die Umsetzung der Planung eine Beweisaufnahme, der die Übersichtlichkeit und die Vorbereitbarkeit vollständig abhanden kommen. Dieses Zitat stammt aus einer Erklärung der Nebenklagevertretung der Eltern von Halit Yozgat aus Kassel, der am 6. April 2006 mutmaßlich vom NSU ermordet worden ist. Das war am 24. Prozesstag, dem 17. Juli 2013, also vor fast auf den Tag genau 3 Jahren, vor 276 Prozesstagen. Damals dachten die Anwälte der Familie Yozgat noch, man könne irgendwie Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie der erkennende Senat den Prozess gestalten und dass auf sinnvolle Anregungen reagiert werde. Damals ging es um das schwindelerregende Themenhopping, wie es in den Medien hieß, dass an manchen Tagen je einzelne Zeuginnen und Zeugen zu 3 bis 4 verschiedenen Themenkomplexen gehört wurden, war umso unwürdiger und verwirrender, als Themen damals noch die brutalen Morde waren, die dem NSU und seinem Umfeld zur Last gelegt werden. Heute, nach 300 Prozesstagen und über 3 Jahren Prozess, würde niemand mehr auf die Idee kommen, die Verhandlungsführung und Planung des allein und autokratisch herrschenden Vorsitzenden Richters Manfred Götzl zu kritisieren. Nicht nur, weil es keinen Zweck hätte, sondern auch, um einen seiner je zornigen Ausbrüche zu vermeiden. Dabei war zuletzt der Eindruck entstanden, der 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München wolle endlich mit der Beweisaufnahme zu Ende kommen, um den Prozess dann nach einer langen Phase mit den zahlreichen zu erwartenden Plädoyers der Verteidigung, der Bundesanwaltschaft und der über 50 Nebenklageanwältinnen und Anwälte irgendwann, vielleicht am Ende des Jahres 2016, spätestens aber Anfang 2017 dann doch noch zu einem Urteil zu bringen. Dieses Vorhaben schien der Senat durch das endgültige Einschwenken auf die Anklagelinie der Bundesanwaltschaft zusätzlich zu unterstreichen. Die in Dutzenden fulminanten Beweisanträgen angemahnte Aufklärung unzähliger Ungereimtheiten und offener Fragen, im Wesentlichen zur Verstrickung staatlicher Stellen in den NSU-Komplex, fegte der Senat seit Herbst 2015 mit formelhaften Ablehnungsbescheiden vom Tisch. Letzte Hoffnungen, dass Angela Merkels Versprechen lückenloser Aufklärung doch noch erfüllt werden würde, schwanden endgültig dahin. Vergangene Woche nun wurde bekannt, dass auch diese Versuche, die Wege des Herrn Götzl zu ergründen, schon wieder Makulatur sind. Der Richter hat im großen Sitzungssaal A101 des Strafjustizzentrums in München Termine bis September 2017 reserviert, behält sich also eine Verlängerung des Prozesses um mehr als ein weiteres Jahr vor. Das ist nichts weniger als ein Albtraum für alle. Für die Angehörigen der Mordopfer und die Opfer der Bombenanschläge und Raubüberfälle des NSU, für vermutlich alle rund 100 Prozessbeteiligten, aber auch für die vielen ausdauernden Prozessbeobachterinnen und Beobachter auf der Publikumsempore. Möglicherweise reagiert der Vorsitzende ja mit der Terminierung für mehr als ein weiteres Jahr auf die über 300 Fragen der Nebenklage an die Hauptangeklagte, die der Neuverteidigung Zschäpe und ihrer Mandantin am 295. Prozesstag um die Ohren flogen. Für das Gericht müssen die sehr scharfsinnigen und detailgenauen Fragen auch irgendwie peinlich gewesen sein, zeigten sie doch auf beeindruckende Weise, wie man die angeblich zur Aussage bereite Zschäpe hätte befragen können und im Sinne der Wahrheitsfindung müssen. Falls sich das Gericht entschlösse, sich die Fragen der Nebenklage zu eigen zu machen, könnte das auch die Stunde der Wahrheit für die Neuverteidigung Zschäpe werden, was ihren Coup angeht, die Angeklagte wie in einem Befreiungsschlag doch noch zum Reden gebracht zu haben. Richter Götzl wird uns, so wenig wie er damals auf die Anregungen der Yozgat-Anwälte reagierte, keinen Hinweis geben, was er plant und warum er es für möglich hält, dass der Prozess noch ein weiteres Jahr dauern könnte. Ein Gefühl des Ausgeliefertseins legt sich nach 300 Tagen im Münchner Bunker denen auf die Seele, deren Job und Ehrgeiz es ist, bis zum Schluss durchzuhalten und für die Allgemeinheit Zeugnis abzulegen und Deutungen des düsteren Monsterstoffes NSU anzubieten und auf all das hinzuweisen, was der Prozess nicht aufklären konnte oder wollte. So, die einführenden Worte in die Sendung Das Brettchen sprach gerade Fritz Burschel zum NSU-Prozess. Und hier bei mir im Studio sitzt Rechtsanwalt Alexander Kienzle. Er vertritt die Familie Josgard und ist ja eben quasi direkt angesprochen worden von Fritz Burschel. Dann bitte deine Zeit. Ja, hallo und guten Abend. Vielen Dank. Wir haben es ja gerade in dem Kommentar von Fritz Burschel gehört. Fritz Burschel gehört zu den ganz wenigen, die diesen Prozess wirklich von Anfang an und bis heute ganz konsequent begleitet haben und beobachten. Insofern steht ihm so eine Analyse zu und der Analyse ist aus unserer Sicht im Moment auch nicht so schrecklich viel entgegenzusetzen. Also er hat das schon ganz zutreffend zusammengefasst, was sich da im Moment in diesem Prozess abspielt. Im Kern hängen wir im Moment alle etwas in einer prozessualen Warteschleife, weil, auch das haben wir ja gerade in dem Kommentar gehört, an Frau Zschäpel, die sich ja im Dezember vergangenen Jahres dafür entschied, ihre bisherige Prozessstrategie des Schweigens zu durchbrechen und Angaben zur Sache zu machen. Jedenfalls bezeichnete sie das als solche. Dieser Angeklagten wurden also jetzt zwischen 300 und 400 Fragen der Nebenklage gestellt. Sie möchte das in einem wahnsinnig aufwendigen und langwierigen Prozedere jetzt zunächst prüfen, ob sie überhaupt weitere Fragen und dann noch von Nebenklagevertretern beantworten möchte. Und würde das, sollte sie sich dazu entschließen können, dann wohl auch schriftlich tun. Das heißt, sie würde mit ihren Verteidigern zusammen Antworten aufschreiben und diese Antworten würden dann von einem ihrer Verteidiger im Prozess verlesen. Ob das alles stattfindet, konnte die Verteidigung angeblich in den vergangenen rund 3 oder 4 Wochen noch nicht abschließend mit ihrer Mandantin klären, sodass wir also immer noch auf das Signal warten, ob noch Fragen beantwortet werden sollen oder nicht. In der Zwischenzeit bemüht sich der Senat auch aus unserer Sicht, dieses Verfahren jetzt zu einem Ende zu bringen, die Beweisaufnahme dann relativ zügig, wenn man das nach 3,5 Jahren Prozess so formulieren kann, zu schließen. Und sammelt dafür noch unterschiedliche Dinge ein, die bezogen auf die große Linie der Anklage sich wirklich auf der 25., 26. Unterebene zu diesen Tatvorwürfen bewegen. Also es geht zum Beispiel um die Frage, welche Gesinnung hat Ralf Wohlleben im Jahr 1996 durch seine politischen Verlautbarungen eigentlich zum Besten gegeben. Hintergrund ist, dass er selber behauptet hat, er sei nie ein Ausländerfeind gewesen, sondern er habe doch immer nur die sogenannte Ausländerpolitik gegeißelt und beurteilt und habe nie persönlich etwas gegen Ausländer gehabt. Wir hören Sachverständige zu der Frage, welche weiteren Waffen mit Schalldämpfern gab es eigentlich beim Trio, was wurde da noch gefunden, bestand da möglicherweise eine Verwechslungsgefahr mit der Cesca, die ja auch mit einem Schalldämpfer versehen war. Also das Gericht zeigt durch diese Art der Beweisaufnahme, die mittlerweile auch nur noch an 1-2 Stunden pro Hauptverhandlungstag überhaupt stattfindet, dass man mittlerweile all das noch förmlich in die Beweisaufnahme einführt, was man selber noch abschließend für das Urteil zu brauchen glaubt. Die Signale stehen nach wie vor auf anklagegemäße Verurteilung. Das kann man insbesondere daraus schließen, dass sowohl Zschäpel als auch Wohlleben sich nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Das heißt, seit November 2011 wird hier an der Untersuchungshaft festgehalten. Das wäre mit Verhältnismäßigkeiten selbst bei einem Staatsschutzsenat nicht vereinbar, wenn hier nicht sehr klar die Richtung vorgegeben wäre, die auf eine Verurteilung hinführt. Und es droht damit natürlich, wenn das Gericht dieses Verfahren jetzt beenden will, ganz viel auf der Strecke zu bleiben, was dieser Prozess durchaus auch neben den Untersuchungsausschüssen hätte zur Klärung des NSU-Komplexes beitragen können. Fritz Borschel hat es in seinem Kommentar ja gerade vollkommen richtig angesprochen. Es geht nach wie vor um die Frage der Verstrickung staatlicher Stellen. Es geht dabei primär um eine Verstrickung von Landesämtern und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Teilweise schon vor dem Untertauchen der drei. Wie wurde dort die rechte Szene mit aufgebaut in Thüringen? Welche Finanzmittel wurden zur Verfügung gestellt? Welche Quellen hat man geführt? Wie viel wusste man? Wie wenig hat man verhindert von dem, was man hätte verhindern können? Wie wurde in den Jahren 98, 99 im Zusammenhang mit dem sogenannten Untertauchen, das möglicherweise so ein komplettes und vollständiges Untertauchen der drei ja gar nicht war. Wie wurde also von Seiten des Verfassungsschutzes die Polizei daran gehindert, hier strafprozessuales Instrumentarium gegen drei per Haftbefehl Gesuchte in Anschlag zu bringen, Durchsuchungen durchzuführen, Observationen durchzuführen, letztlich natürlich auch Festnahmen durchzuführen von Bönhardt, Mundlos und Schäpe und damit diese ganze Mordserie im Prinzip von Anfang an zu unterbinden. Es geht auch nach wie vor um die Frage, wie wurden hier eigentlich Ermittlungen geführt, bezogen auf jeden einzelnen Raubüberfall, viel wichtiger aber noch bezogen auf jede einzelne Mordstraftat. Wie war der Einfluss des institutionalisierten Rassismus auf diese Mordermittlungen? Wie war der Einfluss staatlicher Stellen, gerade im Kasseler Fall des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen, auf die polizeiliche Ermittlungstätigkeit? Es geht aber nach wie vor auch um weitergehende Fragen, was rechtsterroristische Straftaten, ihre konkrete Planung, Durchführung und die daran Beteiligten angeht. Bis heute hält man sich wirklich krampfhaft an der Anklagethese fest, es habe eine terroristische Vereinigung namens NSU gegeben, die aus einer Dreierzelle mit Schäpe, Mundlos und Bönhardt bestanden hätte. Zu dieser Zelle gäbe es einige wenige namentlich bekannte und dann auch in Ermittlung beim GBA erfasste Unterstützer. Es wird aber nichts zugelassen, was auch nur ansatzweise in die Richtung gehen könnte, dass der NSU eben auch eine größere terroristische Vereinigung gewesen sein könnte mit deutlich mehr Mitgliedern. Das betrifft teilweise auch Leute, die in München selbst auf der Anklagebank sitzen, neben Wohlleben und Schäpe. Wer sind weitere Unterstützer gewesen? Wie wurden die Taten konkret geplant? Wie fand die Opferauswahl statt? Wie kam es dazu? Das steht eben für unsere Kasseler Mandanten nach wie vor als Frage völlig ungeklärt im Raum. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet Halit Yozgat am 6.4.2006 Opfer des NSU geworden ist? Wie wurde die Tat konkret durchgeführt? Wann reiste wer wohin? Welche Unterstützer in Kassel waren daran beteiligt, dass Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Wie haben die Täter sich vor Ort orientiert? Das alles sind Dinge, die in dieser Beweisaufnahme jetzt möglicherweise eben nicht mehr statt werden finden können, weil das Gericht der Auffassung ist, die Anklage des GBA mit dem, was dort bisher stattgefunden hat, in der Beweisaufnahme belegen zu können, sich eine sichere Überzeugung von diesen Vorgängen gebildet zu haben. Und aus unserer Sicht besteht jetzt die massive Gefahr, dass diese forensische Wahrheit, also eine Wahrheit, die nur für ein Urteil aus einer Beweisaufnahme resultiert, die nur in einem Gerichtssaal nachvollziehbar und plausibel ist, hier eine weitergehende Wahrheitsfindung, eine weitergehende Aufklärung ersetzt und damit eben auch möglicherweise endgültig ersetzt. Denn aus unserer Sicht steht nicht zu erwarten, dass der Generalbundesanwalt Rechtsanwalt großen Aufwand betreiben wird, hier weitere Unterstützer oder sogar weitere Mitglieder dieser terroristischen Vereinigung zur Rechenschaft zu ziehen für das, was da passiert ist. Du hast es ja eben nochmal ausgesprochen, also GBA stand dann auch für Generalbundesanwaltschaft, genau. Oder? Generalbundesanwalt. Mhm. Ja, genau. Das ist ja auch was, diese Fragen stellen sich ja eigentlich auch alle, die den Prozess beobachten, dass man sich eben sehr schlecht nur vorstellen kann, dass drei Leute aus einer ganz anderen Stadt so konkrete Planungen schaffen können und umsetzen, wenn sie noch nie in der anderen Stadt waren und sie kannten die Leute vorher ja auch nicht, die dann ihre Opfer wurden, dass das ja, und dass diese Antwort nicht geklärt werden soll, sondern mit der Antwort, nee, es waren nur die drei, deswegen kann es dahinter nichts geben, macht auf jeden Fall immer sprachlos und ja, wenn dann auch jetzt das geschlossen wird, dann hat man zu Recht, kann man sich sagen, okay, dann liegt es dann vielleicht nochmal an Leuten, die so Recherche betreiben, danach nochmal zu schauen, ob es mehr gibt, was ans Licht gebracht werden kann. Aber auf jeden Fall wird das dann nicht in die Verurteilung derer einfließen, die im Moment vor Gericht sitzen. Und auch dann die Frage, kann man dann später irgendwann noch andere Menschen verantwortlich machen, die es wahrscheinlich ja gegeben hat, die da auch Verantwortung für zeichnen und tragen. Das ist vollkommen richtig, was du sagst, denn wer die Rechtsverfolgungspraxis des Generalbundesanwalts, der Bundesanwaltschaft kennt, weiß, dass solche ersten Verfahren aus einem konkreten Komplex, hier terroristische Vereinigung, nationalsozialistischer Untergrund, NSU, dafür benutzt werden, eine Wahrheit festzuschreiben, auf die man sich in allen weiteren zu diesem Komplex geführten Strafverfahren dann beruft, um zu einer Komplexitätsreduktion zu kommen. Also man muss in weiteren unter Umständen dann gerichtlich geführten Verfahren eben bestimmte Dinge nicht mehr aufklären. Es würde dann ein möglicherweise ja rechtskräftig werdendes Urteil des 6. Strafsenats in München verlesen zu dem, was die terroristische Vereinigung NSU ausgemacht hat, zu dem, was ihre Ziele waren, zu dem, wie sie sich ideologisch positioniert und zu erkennen gegeben hat. Und all diese Dinge würden in weiteren Verfahren gegen mögliche Unterstützer, gegen mögliche weitere Mitglieder, wenn es die denn überhaupt geben sollte, auch das ist ja noch keineswegs gewiss, keine Rolle mehr spielen. Es würde in dem Bereich möglicherweise keine gerichtliche weitergehende Aufklärung mehr stattfinden müssen. Und ein Stück weit ist das natürlich auch das Ziel einer so begrenzten Anklage, eine faktische Wahrheit zu schaffen, die man dann juristisch weiter instrumentalisieren kann, selbst wissend, dass das mit dem, was dort wirklich stattgefunden hat und wie Menschen miteinander interagiert haben, um zu dem zu kommen, was wir heute diese Mordserie des NSU nennen, möglicherweise nicht so schrecklich viel zu tun hat. Das ist die juristische Aufarbeitung des Ganzen. Das hat aber mit einer wahrheitssuchenden Aufklärung, wie wir sie ein Stück weit erwartet hatten, obwohl wir selber ja auch Juristen sind, und wie die Öffentlichkeit sie ganz massiv erwartet hat, wie aber auch unsere Mandanten sie erwartet haben, jetzt relativ wenig zu tun. Gerade hast du es nochmal gesagt, die Beweisaufnahmen, die sich eben immer nur in eine Richtung so bewegen und jetzt überall zum Abschluss kommen, sind ja auch in dem Kasseler Fall so weit, dass es dort zum Abschluss kommt. Ihr hattet in den letzten Verhandlungstagen ja durchaus auch nochmal Anträge gestellt, die das Gericht dann abschlägig beurteilt hat. Und wir kommen jetzt auch gleich drauf, dass in Kassel ja dieser besondere Fall ist, dass jemand, der für den Verfassungsschutz arbeitet, anwesend war. Und im Laufe des Verfahrens ganz unterschiedliche Aussagen gemacht hat. Vielleicht kannst du uns da nochmal jetzt erläutern, was da der Stand ist. Ja, der ganz aktuelle Stand ist der, dass das Gericht sich jetzt dazu durchgerungen hat. Ob es sich dazu durchringen musste, weiß ich natürlich nicht. Es wirkte aber ein wenig so, einen Beschluss abzufassen, der für Aufsehen gesorgt hat. Denn es ist der erste Beschluss, die erste gerichtliche Regung überhaupt in diese Richtung, in dem drin steht, dass das Gericht davon ausgeht, dass just dieser Verfassungsschützer, der dort zur Tatzeit am Tatort gesessen hat, im Internetcafé, nichts von der Tat mitbekommen haben will, nach der Tat aus dem Internetcafé gegangen ist, sich 2 Wochen nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet hat, dann durch unterschiedlichste Aussageversionen zu den Gründen seines Aufenthalts, zum Zeitpunkt seines Aufenthalts, zu seinen Wahrnehmungen dort vor Ort aufgefallen ist, dass dieser Verfassungsschützer nach 6 oder 7 Terminen, ich habe es jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, die er als Zeuge in München in dem Prozess aussagen musste, für uneingeschränkt glaubwürdig gehalten wird. Seine Angaben seien hochgradig glaubhaft und plausibel gewesen. Das Gericht habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass er keine Geschichte erzählt hätte, um etwas anderes zu verbergen, sondern er habe wahrheitsgemäß berichtet. Er habe eben möglicherweise nicht alles mitbekommen dort vor Ort. Das müsse man ihm jetzt eben glauben. Das Gericht habe keine Anhaltspunkte dafür, dass er gelogen oder sonst aus unbewussten Gründen die Unwahrheit gesagt habe. Und damit hat das Gericht jedenfalls, was unsere prozessuale Befassung damit angeht, eben sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass die Befassung mit Temme als Verfassungsschützer im Internetcafé zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Yozgat dort im Münchner Verfahren jetzt ein Ende haben soll. Das ist zu verstehen als Signal des Gerichts dafür, dass auch insofern die Beweisaufnahme jetzt dringend zu Ende kommen soll. Das ist nach allem, was wir mit diesem Verfassungsschützer bisher erlebt haben, welche Ungereimtheiten, Widersprüchlichkeiten und welche Abenteuerlichkeiten sich an seine Person heften, auch in der Beweisaufnahme in München wohlgemerkt, schon eine faustdicke Überraschung gewesen, wird aber natürlich der Rolle eines Staatsschutzsenats, der hier Staatsschutz im eigentlichen Sinne betreibt, sehr gerecht. Ja, ich würde da gerne mal Wolf Wetzel zitieren, der in der Jungen Welt vom 25. Juli in seinem Artikel Der Fall Temme folgendes schreibt. Das Oberlandgericht OLG München hält laut Beschluss vom 12. Juli 2016 für glaubwürdig, dass der als Zeuge gehörte Andreas Temme, der damals im Nebenraum saß, keine Schüsse gehört habe. Ein Mann, der seine Freizeit im Schützenverein verbringt. Es hält für nachvollziehbar, dass der hessische Verfassungsschützer Temme, der kurz nach dem Mordanschlag das Café verließ, nach dessen Angabe auf der Suche nach dem jungen Besitzer 3-mal an dem Sterbenden vorbeigegangen war, ohne ihn hinter einem Tisch liegen zu sehen. Es hält für glaubwürdig, dass der rund 1,90 Meter große V-Mann-Führer weder die Blutspritze auf dem 73 cm hohen Tisch sah, auf dem er ein Geldstück für die Computernutzung legte, noch den dahinter liegenden Halit Yozgat. Also es geht dann halt auch noch weiter, dass Herr Temme eben auch unterschiedlichste Aussagen gemacht hat, aber er ist damit ganz glaubwürdig, fragt sich ja, welche der verschiedenen Aussagen das Gericht nun für glaubwürdig hält, weil alle drei oder die verschiedenen jedenfalls können es ja nicht sein, weil die sich eben zum Teil deutlich widersprechen. Vielleicht können wir da nochmal ein, zwei Beispiele sagen, warum das so ist, warum du dir diese Frage stellst, Wolf Wetzel und wahrscheinlich auch noch andere kritische BeobachterInnen des Prozesses nicht glücklich damit sein können, wie die Aussagen von Andreas Temme hier bewertet werden. Also der Senat greift hier aus unserer Sicht zu einem Trick ist vielleicht übertrieben, aber zu einem Stilmittel, diese Aussagen, die Temme dort im Gerichtssaal gemacht hat, ganz, ganz stark zu reduzieren auf einen Aussagekern. Und wenn ich diesen Aussagekern mir nehme und zugrunde lege, er räumt ein, dort gewesen zu sein. Er sagt, er hat nichts gehört, er ist irgendwann gegangen und ist dann von dort aus nach Hause gefahren. Dann sind das alles Versatzstücke, die er im Gericht kundgetan hat als Zeuge auch immer wieder. Das waren auch schon Kernstücke seiner Aussage in den polizeilichen Aussagen. Insofern kann man als Gericht natürlich sagen, diese Aussage war konstant, an der hat er immer festgehalten und das glauben wir ihm jetzt auch. Wenn man den Beschluss liest, sagt das Gericht eben auch, wir haben den ja hier 6 oder 7 Mal intensiv vernommen und wirklich gegrillt, mal ein bisschen hemdsärmlich formuliert. Wir konnten aber nichts von dem, was er uns hier berichtet hat, widerlegen. Und deshalb gehen wir jetzt davon aus, dass seine Angaben glaubhaft sind. Das kann man natürlich als Gericht, das eine forensische Wahrheit sucht und die braucht und die auch möglichst revisionssicher dann zu Papier bringen muss und will, so machen. Man kann das aber nur dann so machen, wenn man ganz viele Details ausblendet, bei denen es immer schon Unklarheiten, Ungereimtheiten, Widersprüchlichkeiten gab und die aus unserer Sicht auch längst nicht ausgeräumt sind. Das geht zum Beispiel damit los, dass Temme in der Gerichtsverhandlung sich immer auf den Standpunkt gestellt hat, ja, er sei kurz vor der Tat in diesem Internetcafé gewesen, habe das Internetcafé dann aber verlassen, dort nichts mitgekriegt. Das spreche für ihn dafür, dass er vor der Tat rausgegangen sei. Das hat die hessische Polizei aufwendig rekonstruiert und herausgefunden, dass für ihn möglicherweise ein Zeitfenster von 40 Sekunden bestand, vor der Tat dieses Internetcafé verlassen zu haben. Das war in unserer gedanklichen Befassung mit diesem Fall immer ein ganz, ganz großes Problem, weil man ihn eben nicht darauf festnageln konnte, dass er wirklich in diesem Café saß, als die Tat begangen wurde, weil sich dann ganz neuer Erklärungsbedarf angeschlossen hätte an seiner Version, dass er davon nichts mitbekommen hat. In diesem Internetcafé wurde geschossen. Es sollen nach der gerichtlichen Theorie 2 Leute das Internetcafé betreten haben mit einer Türglocke, ja, die wohl auch angeschaltet gewesen sein müsste und die auch ein akustisches Signal von sich gegeben haben müsste. Es wurde geschossen, alle anderen Zeugen haben Schussgeräusche gehört und konnten die auch kontextualisieren zu den Dingen, die sie dort gemacht haben im Internetcafé, Temme nicht. Bisher blieb ihm die Hintertür offen. Ich bin ja unter Umständen 40 Sekunden vorher aus dem Internetcafé raus. Das Gericht schreibt jetzt in den Beschluss rein, man sei sich absolut sicher, dass der drin gesessen habe, als die Schüsse abgegeben wurden, als die Tat zum Nachteil Halit Yozgats begangen wurde. Das heißt, das Gericht blickt jetzt darüber hinweg, zu sagen, naja, wenn er doch aber dort am Tatort saß, was ist denn mit den Knallgeräuschen? Die sind selbst bei einer schallgedämpften Cessna nicht so leise, dass man die ernsthaft überhören könnte als Sportschütze, der Temme war, als teilweise sogar Dienstwaffenträger, der Temme war. Man kann das nicht überhören nach menschlichem Ermessen. Man riecht das, wenn Schüsse frisch abgegeben wurden und ich dann dadurch irgendwelche Schmauchwolken in einem wahnsinnig engen und kleinen Internetcafé laufe. Auch das will er nicht mitbekommen haben. Es gibt immer noch in seinen Aussagen beispielsweise die Unklarheit, dass er dort in einem Flirtportal irgendwelche Nachrichten sich angeguckt haben will, von denen bis heute keiner weiß, welche Nachrichten das eigentlich gewesen sein sollen. Es konnten nie Nachrichten sichergestellt werden, die er da gelesen haben will. Es gibt auf seiner Kleidung, die in seinem Fahrzeug sichergestellt wurde, Schmauchpartikel, die möglicherweise sogar zu sogenannten Treibsätzen, also dem Schwarzpulver passen, das in Munition für die Ceska 83 Verwendung findet. Es bleiben einfach ganz erhebliche Auffälligkeiten im Zusammenhang mit seiner Person. Ich will noch zwei Aspekte aufgreifen, weil die uns im Laufe dieses Verfahrens natürlich auch ganz massiv beschäftigt haben. Der erste Aspekt ist nach wie vor die Telekommunikationsüberwachung, die im Anschluss bei Temme durchgeführt wurde. Es wurde sein privater Anschluss zu Hause überwacht, es wurden seine Mobiltelefone von der hessischen Polizei überwacht. Es gibt dort Gespräche, die mit der Version, er saß als Privatmann zur falschen Zeit am falschen Ort und hat von nichts was mitbekommen und sich dann auch 2 Wochen nicht als Zeuge gemeldet, damit seine schwangere Frau zu Hause nicht mitbekommt, dass er auf Flirtportalen unterwegs ist, nicht in Einklang zu bringen sind. Wenn sein Dienstvorgesetzter ihm wenig, nachdem er enttarnt wurde und als er dann Hauptbeschuldigter einer Mordstraftat ist, am Telefon sagt, ich sag doch jedem, wenn ich weiß, dass sowas passiert, bitte nicht vorbeifahren. Und das Ganze hinterher als schlechten Scherz kennzeichnen will, dann bin ich mir absolut sicher, nicht der Einzige zu sein, der das für eine wahnsinnig schwache Ausrede hält. Im Übrigen auch eine Ausrede, die in keinem Verfahren, das auch nur wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln geführt worden wäre, einem Beschuldigten ernsthaft abgenommen worden wäre. Das kann nur funktionieren, eine solche Aussage, wenn es sich um deutsche Beamte handelt, die dort miteinander telefoniert haben und die sich da gegenseitig Rückendeckung verschaffen. Es gibt außerdem Telefonate von Temme mit anderen an seiner Dienststelle, die ihm sagen, wir sind so froh, dass sie dich nicht mit zur Tatortrekonstruktion genommen haben. Wenn die mit dir eine Tatortrekonstruktion gemacht hätten, dann wärst du tot gewesen. Ja, das ist nicht nur makaber, sondern das gibt offenkundig zu erkennen, dass jeder wusste, dass Temme mit seiner komischen Version, die er zum Besten gegeben hatte in seinen polizeilichen Vernehmungen, eine Tatortrekonstruktion im eigentlichen Sinne nicht überlebt, und zwar als Beschuldigter nicht überlebt. Die wäre sichere Überführung für ihn gewesen. Das war jedenfalls die Befürchtung, die seine Kollegen im Landesamt für Verfassungsschutz hatten. Der zweite Aspekt, auf den ich nochmal eingehen will, ist eine mögliche dienstliche Anwesenheit von Temme in diesem Internetcafé. Nochmal, er war zum Tatzeitpunkt Quellenführer des Landesamtes für Verfassungsschutz. Er hatte in dieser Funktion unter anderem zu tun mit einem in Kassel stadtbekannten Neonazi, der nach der Legendierung, die wir dann im Prozess erfahren haben, die deutsche Partei auszuspionieren gedacht war. Die deutsche Partei, das ist eine Trümmertruppe, die bundesweit 600 Mitglieder hat und möglicherweise Beobachtungsobjekt eines Landesamtes für Verfassungsschutz sein kann, aber sicher nicht sein muss. Da liegen natürlich andere Dinge nahe, wenn man hört, dass der Stiefbruder von dieser Quelle ranghohes Mitglied von Blood and Honor in Hessen war, dass er über andere Bekannte Zugang zur gesamten militanten Neonazi-Szene in Kassel gehabt hat, dann können wir uns alle ungefähr denken, wozu diese Quelle Temme als Quellenführer berichtet hat. Es gibt dazu auch ganz konkrete Anhaltspunkte, dass dem genau so war. Es gibt Treffberichte, in denen aus denen hervorgeht, dass er zu seinem Stiefbruder berichtet hat und dass das auch sehr früh das Thema war, auf das er vom Verfassungsschutz angesetzt wurde. Dieser Quellenführer bekommt im März, also im Monat vor der Tat, an Halit Yozgat eine E-Mail aus dem Landesamt in Wiesbaden an seine Arbeitsstelle in Kassel, in der er unmittelbar auf die sogenannte bundesweite Mordserie angesprochen wird, wo Opfer mit einer Ceska 83 erschossen werden. bei der die Polizei im Dunkeln tappt, bei der Zusammenhänge unklar sind. Man ermittle zwar immer wieder im Milieu, in der organisierten Kriminalität, unter dem Rubrum möglicherweise Betäubungsmittelhandel. Man komme da aber überhaupt nicht weiter und alle Quellenführer werden in dieser Mail von Ende März dazu aufgerufen, ihre Quellen gezielt auf die Mordserie anzusprechen und zu versuchen, auf dem nachrichtendienstlichen Wege über die Quellen Informationen zu dieser Mordserie einzuholen. 3 Wochen später sitzt Temme am Tatort des 9. Mordes dieser Mordserie. Natürlich ist die Struktur so, dass wir bis heute nicht entscheidend weitergekommen sind bei der Frage, wie war eigentlich der interne Informationsfluss? Wen hat Temme wie angesprochen auf diese Mordserie? Welchen Informationsrücklauf gab es? Was waren die Dinge, die ihm berichtet wurden über die Mordserie? Gab es Hinweise? Ist es möglicherweise einer der Gründe, warum er dort nun ausgerechnet am 6.4. gegen 17 Uhr im Internetcafé saß und einen dieser Morde unmittelbar, wenn schon nicht mitbekommen hat, zumindest neben sich hat begehen lassen? All das können wir im Moment nicht aufklären, weil es dem Verfassungsschutz nach wie vor freigestellt ist, welche Aktenbestände er uns zur Verfügung stellt, welche Quellen er für Befragungen freigibt. Man muss sich vorstellen, dass diese Neonazi-Quelle, von der ich vorhin sprach, mit einem vom Verfassungsschutz bezahlten Zeugenbeistand bei uns in der Hauptverhandlung aufgetreten ist. Also bis heute versuchen die, den zu schützen. Und aus einer konfrontativen Befragung, wie ihn nicht zuletzt die Europäische Menschenrechtskonvention vorsieht, rauszuhalten und davor zu schützen. Das Landesamt hat bis heute seine Finger auf der Aufklärung dieser Mordstraftat und das ist umso dramatischer und umso rechtsstaatswidriger, wenn man bedenkt, dass das Landesamt zumindest nachvollziehbar in Form dieser E-Mail von Ende März aktiver an dieser Mordserie dran war, als man uns das bis dahin eingestehen wollte, bis nämlich diese Mail mal offenbar wurde. Die war selbstverständlich nicht Gegenstand der eigentlichen Ermittlungsakte, sondern die wurde später dann von einem Verfahrensbeteiligten offengelegt. Das alles sind Dinge, die uns wahnsinnig nerven, kann man an dieser Stelle einfach mal ganz offen sagen, die auch juristisch teilweise nur schwierig nachzuvollziehen sind und die es umso frustrierender machen, dann in einem Beschluss zu lesen, dass auf dem jetzigen Sachstand Herr Temme ein praktisch prototypisch guter Zeuge für ein Staatsschutzverfahren ist. Ja, mir fällt auch auf, was es, finde ich, auch nochmal umso bitterer macht, euch stehen in diesem Fall ja relativ viel Material immerhin zur Verfügung. Das ist ein Mordfall, wo relativ akkurate Polizeiarbeit gemacht wurde. Das sieht ja in einzelnen anderen Fällen ganz anders aus. Also zum Beispiel dann nachher bei der Aufdeckung dann das NSU in Eisenach zum Beispiel, wie da mit Beweissicherung des Wohnmobils umgegangen wurde. Das spottet ja jeder Beschreibung. Alles einmal durcheinander würfeln und woanders abstellen. Naja. Und da glaube ich, ist die erlebt man schon relativ viel Frust dann ja auch, dass man viel nachlesen kann, dass er eben nicht nur zwischendrin dieses so, ist das hier eigentlich für uns ein Zeuge oder haben wir es hier mit jemandem zu tun, auf den auch das Stichwort Beschuldigter passt. So, das waren ja alles Fragen, die sich da die Polizei gestellt hat und deswegen wird sie ja auch bei Gericht durchbekommen haben, eine Telefonüberwachung zum Beispiel machen zu können, um sich da zu vergewissern, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. So. Und da vielleicht auch nochmal die Frage, sticht da Tatsache der Kassler Fall so viel hervor? Also ist das für Kolleginnen von dir, die andere Familien von Mordopfern vertreten, noch viel anstrengender, überhaupt so rekonstruieren, um was es geht, weil für die Hinterbliebenen ist ja Tatsache auch immer diese Frage des Warums und was ist passiert, ja auch immer noch ganz wichtig, da irgendwie Antworten für zu finden und wo es halt ja so schwierig ist und man merkt, dass das Gericht an diesen Fragen zum Teil ja gar nicht interessiert ist, die eben unter einem ganz anderen Blickwinkel draufschauen. Ja, das, was du sagst, ist uneingeschränkt richtig. Natürlich ist es für alle die, die Angehörige, Betroffene oder jetzt eben auch Vertreter dieses Personenkreises im Verfahren sind, noch viel schwieriger, weitergehende Informationen über diese Mordstraftaten zu bekommen, je früher diese Straftaten in der sogenannten Mordserie begangen wurden. Beispielsweise für die Hamburger Straftat, die es ja auch gibt in dieser Abfolge, liegen natürlich Ermittlungen der Mordkommission hier vom LKA Hamburg vor. Es gibt auch dort eine Ermittlungsakte, die diesen Namen absolut verdient. Das sind halt klassische Mordermittlungen. Man hat sich damals mit dem Spurenbild am Tatort befasst, wie man das in der Polizeiarbeit so tut. Man hat dann sehr schnell den Blick auf das familiäre und sonstige Umfeld des Mordopfers gelegt und da einen Ermittlungsschwerpunkt gesetzt. Man hat sich dann Gedanken über organisierte Kriminalität und Betäubungsmittelkriminalität gemacht, weil man eben ansonsten nicht so richtig sah, wo man weiterkommen sollte. Man ist natürlich auch auf diesen Wegen nicht weitergekommen. Heute wissen wir warum. Das Ganze hat aber auch ein Spiegelbild, denn das Spiegelbild ist natürlich, dass auch die Ermittlungsbehörden bei diesen ersten Straftaten diese Straftaten als einzelne Straftaten verstanden haben, als einzelne Mordstraftaten, die man auch isoliert ermitteln konnte. Das Ganze kippte dann irgendwann, ich meine zu erinnern, dass es die vierte Tat in dieser Serie gewesen sei, wo wir im Prozess gehört haben, dass selbst bei der vierten Straftat, vielleicht war es sogar auch schon die fünfte dieser Mordserie, bei der immer dieselbe Tatwaffe verwendet wurde, was das BKA ja sehr schnell wusste, die machen entsprechende Beschussvergleichstests und wissen dann, welche Waffe wird jetzt welcher Straftat zuzuordnen sein. Dass die also selbst bei der vierten oder fünften Tat noch von einer Beziehungstat ausgegangen sind und der Familie auf die Pelle gerückt sind, der Familie des Ermordeten wohlgemerkt, mit Fragen nach außerehelichen Affären, mit Fragen nach irgendwelchen Beziehungen, die da eine Rolle gespielt haben könnten in dieser Mordstraftat. Ein Kollege hat das dann im Verfahren Gott sei Dank sehr gut auf den Punkt gebracht, indem er den zuständigen Ermittler einfach mal gefragt hat, wie viele Beziehungstaten er eigentlich kennen würde, bei denen Schusswaffen verwendet würden, die vorher schon bei 5 Mordstraftaten auffällig geworden sind, was dann zu einem relativ eisigen Schweigen im Gerichtssaal führte. Also die Ermittlungsbehörden waren am Anfang sicher ein Stück weit berechtigt in Unkenntnis, weil eben das Ganze ins Rollen kam und bei den ersten Straftaten die Zusammenhänge nicht so klar auf der Hand lagen, wie sie das dann bei der Dortmunder Straftat, bei der Kasseler Straftat bereits taten. Auch bei Kiesewetter wurde ja relativ schnell klar, dass das möglicherweise dazugehört zu dieser Mordserie. Natürlich haben wir da Zugriff auf einen ganz gewaltigen Materialfundus, wenn man das so will. Natürlich hat die Kasseler Polizei schon allein aus dieser Linearität der Ereignisse heraus einen ganz anderen Wissenshintergrund gehabt zu den Ermittlungen bei dieser Straftat. Natürlich wussten die 3-4 Tage nach der Straftat, es ist jetzt wieder diese Waffe. Es ist die 9. Straftat einer Serie, die sich, wir alle kennen diese übergeordneten Kriterien mittlerweile, gegen kleinen Gewerbetreibende mit Migrationshintergrund richtet, wo Einzelpersonen in ihren Ladengeschäften tätig sind, wo es Zeitfenster gibt, wo Täter unbeobachtet operieren können. Nicht umsonst gab es dann im Zusammenhang mit der Kasseler Tat ja sehr schnell die sogenannte Einzeltäteranalyse. Das heißt, man hat sich dann eben bei der federführenden bayerischen Polizei, beim bayerischen Landeskriminalamt sehr schnell Gedanken darüber gemacht, dass man jetzt eben auch in den Ermittlungen was umstellen muss, dass man einen anderen Erklärungsansatz für all das braucht, als den, den man bisher 9-mal erfolglos versucht hat anzuwenden. Und so kam ja dann der Profiler Horn vom Landeskriminalamt in Bayern eben mit zu der Einzeltätertheorie, wonach es die Taten einen rechtsextremen Hintergrund haben können und es möglicherweise einer oder mehrere Einzeltäter sind, die dort zu einer terroristischen Serie gegriffen haben, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Auf der anderen Seite gibt es in Kassel eben ein ganz erhebliches Ermittlungsdefizit des sehenden Auges durch den Verfassungsschutz geschaffen wurde. Ja, also der sehr akkuraten Polizeiarbeit und dem, was die Ermittler dort betrieben haben, der Aufwand, die Früchte, die das getragen hat, wurden vollkommen konterkariert durch einen Verfassungsschutz, der natürlich sehr schnell im Brennpunkt der Ermittlungen stand. Es war 2 Wochen nach der Tat klar, da saßen Verfassungsschützer mit am Tatort. Das ist der Hauptverdächtige dieser Mordstraftat. Und der Verfassungsschutz hat gleichwohl eine Mauer eingezogen vor seinem Einfluss und Machtbereich und hat gesagt, hier hinter diese Mauer dürft ihr Ermittlungsbehörden nicht gucken, das gefährdet sonst das Wohl des Landes Hessen und das Wohl der Bundesrepublik. Und diese Mauer besteht zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz bis heute fort und macht es nach wie vor, trotz der Materialfülle, wahnsinnig schwierig, den wenigen stichhaltigen Ansatzpunkten nachzugehen, die man heute noch sieht und die man heute noch hätte, um weiter fortzuschreiten in der Aufklärung. Das führt dazu, dass der Frust allenthalben riesig ist, was diese Kasseler Tat angeht. Ich erlebe das auch, weil ich sonst als Strafverteidiger tätig bin, ganz, ganz selten, dass ich mal so einer Meinung sein kann, wie mit den Ermittlern der Mordkommission Café, die sich bei uns in den Münchner Prozess gesetzt haben und gesagt haben, es gäbe bis heute nur 2 für sie befriedigende Erklärungen zu dem, was dort passiert sei im Internetcafé. Entweder Temme habe selber geschossen und sei damit selber der Täter, oder er habe die Tat mitbekommen und schweige aus Gründen, die bis heute kein Mensch nachvollziehen kann. Das sind genau die beiden Hypothesen, die uns nach wie vor bewegen und die auch uns nach wie vor beschäftigen. Und das ist natürlich auch genau das Szenario, das die Mandanten so wahnsinnig frustriert zurücklässt. Nach 3,5 Jahren Prozess sind wir zur Aufklärung dieser beiden Hypothesen und dessen, was der Verfassungsschutz damit zu tun hat, das unterm Deckel zu halten, möglicherweise sogar mit zu ermöglichen, kein großes Stück weitergekommen sind. Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man unter diesen Aspekten auch nicht dazu kommt, eine Ruhe zu finden, ein Vertrauen zu entwickeln darin, dass eine wirkliche Aufklärung dann stattfinden wird und sowas wie na, wenn dann eben Urteil gesprochen wird, dass dann dieser Schlusspunkt für einen was Befreiendes auch hat und sagen, also so, das wird ja dann nicht eintreten. Mhm. Und ja, andererseits ist es dann vielleicht für andere eben auch der Motor, da dran zu bleiben. Also gerade der Verfassungsschutz stand ja zwischenzeitlich mal sehr im Fokus, wo auch viele Medien darüber berichtet haben, auch sich Politik dazu äußerte, das nochmal überprüfen zu wollen, wie es läuft. Und jetzt ist es halt so langsam wieder ausgeschwemmt oder so. Also es ist eben nicht mehr so stark sichtbar und auch nicht im Fokus, so wie ja häufig der ganze Prozess. Man manchmal das Gefühl hat, dass der eben wieder untergeht in den entweder alltäglichen Dingen, die die Welt noch so bereithält an Absonderlichkeiten, beziehungsweise eben für die Bundesrepublik Deutschland vielleicht auch ganz schön ist, dass es nicht ständig so im Fokus ist. Ne? Auch wenn am Anfang ja zitiert, Frau Merkel zitiert wurde mit, man würde das Bestmögliche versuchen, für Aufklärung zu sorgen, dass das dann anscheinend ja nicht so sein kann, wenn eben klar ist, man müsste dann ganz anders mit dem Verfassungsschutz zumindest schon mal umgehen. Es besteht einfach bei dieser Herangehensweise durch den Staatsschutzsenat, durch die Bundesanwaltschaft die ganz große Gefahr, dass wir das, was sich an dem NSU-Prozess an Chancen festgemacht hätte, jetzt auf die letzten Meter wirklich verzocken. Ja? Der NSU-Prozess und die Aufklärung dieser Zusammenhänge hätten auch für die Zukunft eine ganz große Möglichkeit nach meiner festen Überzeugung beinhaltet, eben auch verhindern zu können, dass sich sowas wiederholt. Ja, wir erleben das gerade, wie sich die Ereignisse Anfang, Mitte der 90er Jahre wiederholen, wie es eine sich stärkende, sich handfest militarisierende und radikalisierende rechte Szene wieder gibt in Deutschland, die vor nichts zurückschreckt, insbesondere nicht vor massiven Gewaltanwendungen. Das ist genau das Klima, aus dem damals der NSU hervorgegangen ist, aus dem die Unterstützer hervorgegangen sind. Wenn wir nicht begreifen und verstehen, was damals vor sich gegangen ist und mit aller Macht versuchen aufzuklären, wie haben sich staatliche Stellen falsch verhalten mit Blick auf so eine Radikalisierung? Wie hat sich die Zivilgesellschaft falsch verhalten mit Blick auf diese Radikalisierung? Dann weiß ich nicht, ob der Aufwand überhaupt gerechtfertigt ist, um hier zu einem Urteil zu kommen. Denn gerade dieser Lerneffekt wäre die große Hoffnung gewesen, die letztlich dann auch für die Mandanten ganz wichtig gewesen wäre, im Abschluss mit der Geschichte überhaupt irgendeinen Sinn darin erkennen zu können, was dort passiert ist, dass man eben zumindest sagen kann, das wird so kein zweites Mal passieren. Auf der anderen Seite, um jetzt nicht nur frustriert hier in den Sonntagabend zu gehen, es gibt ja nach wie vor ganz viele Akteure, die da nachhaken und die es genauer wissen wollen. Und ich habe ein überwältigendes Echo auf den vorhin angesprochenen Beschluss des OLG in München bekommen, dass ausnahmslos dahin ging, dass das unfassbar sei, dass kein Mensch das glauben könne, der das selber dort erlebt hätte, dass es wieder eine derart abgekapselte juristische Wahrheit zu den Dingen gebe, die aber mit dem, was man aufklären könne und aufklären müsse, nichts zu tun habe, sondern eine Festschreibung mit Blick auf ein Urteil sei und mehr oder weniger, mehr eben nicht. Und sehr gut auf den Punkt gebracht hat das ein Journalist vom Bayerischen Rundfunk, der meinte, Temme habe nun nach Jahren endlich bundesweit den einzigen gefunden, der ihm glaubt, und das sei blöderweise ausgerechnet der Vorsitzende des Staatsschutzsenats in München gewesen. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Bisher sind sich alle einig, dass das, was dieser Verfassungsschützer dort geboten hat, was der Verfassungsschutz nach wie vor bietet, nicht rechtsstaatlich ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren, dass das mit den Dingen, wofür man Verfassungsschutz sich denken könnte in einer Demokratie, überhaupt nichts zu tun hat, und dass es eben auch dieser Blockadehaltung geschuldet ist, dass das OLG überhaupt zu einem solchen Beschluss kommen konnte. Ja, mir fällt dazu dann auch nochmal ein Thilo Brandt, der schön bezahlt wurde, wo ganz viel Geld reingeflossen ist, dass der Thüringer Heimatschutz, in dem eben auch Mundlos und Bönhardt ihre politische Heimat hatten, überhaupt so groß aufgebaut werden konnte. Und auch heute funktioniert es noch. Und wenn man im Moment Zeitungen liest, dann kann man immer von Göttingen lesen, dass es dort gerade zu so großen Clashes kommt und Radikalisierung auf beiden Seiten. Und da wird dann, da kommt es ja dann, die sind da halt neulich aufmarschiert in Göttingen. Das ist dann so eine Allianz von thüringischem Heimatschutz und Niedersächsisch. Und da gab es eben Proteste gegen. Und das lief eben nicht nur mit Worten ab, sondern es kam eben auch zur Auseinandersetzung. Und da sind Leute aufmerksam, dass das sich nicht wiederholen kann, dass denen auch ganz deutlich ist, das ist wieder so ein Erstarken und wir müssen uns hier aufstellen. Und was dann aber dort vor Ort Politikern und der Polizei einfällt, ist halt zu sagen, sehen sich das an. Die linke Szene, die nähert sich da ja immer mehr der Rechten an und es ist hier Gefahr für alle. Also was halt so überhaupt nicht hinnehmbar ist und wo man sich dann eben fragt, die bringen anscheinend gar nichts miteinander in Verbindung und da können Leute ausblenden, dass es eine Mordserie des NSU gab und ja. Es geht sogar noch ein Stück weiter. Man muss sich tatsächlich vorstellen, dass wir in München teilweise Ermittler aus dem Bereich Staatsschutz gehört haben, die dort saßen, um Zeugen zu sein der Ermittlungstätigkeit gegen eine rechtsterroristische Gruppierung und die es nicht mal in diesem Forum, in diesem Prozess unter den aufmerksamsten Augen der Öffentlichkeit, die ihnen je begegnet sind, geschafft haben, Rechtsterrorismus ohne Linksterrorismus zu benennen. Rechtsterrorismus zu benennen, ohne sofort islamistischen Terror mitzubenennen. Also da laufen nach wie vor Strukturen in diesen Ermittlungsbehörden, die ohne Worte sind und die möglicherweise eben auch ein Teil des Problems sind, warum ein NSU-Komplex so lange funktionieren konnte, warum diese terroristische Vereinigung so lange morden konnte, ohne dass man stichhaltige Ermittlungen genau in diese Richtung auch nur versucht hätte.